Kundgabe 4017. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.04.1947. Was ist Glaube? Der Mensch soll selig werden durch seinen Glauben. Was aber ist Glaube? Wann kann der Mensch mit Recht von sich sagen, dass er glaubt? Werden ihm geistige Lehren unterbreitet, so wird er dafür niemals einen Beweis fordern oder erbringen können. Denn das Geistige steht außerhalb seiner Verstandestätigkeit und wird nimmer unter Beweis zu stellen sein. Also muss der Mensch, so er glaubt, etwas für wahr halten, was nicht bewiesen werden kann. Und dennoch wird von ihm, so er selig werden will, mehr gefordert als nur ein blinder Glaube, der darin besteht, dass der Mensch nichts dagegen redet, also er scheinbar das ihm dargebotene Gedanken gut annimmt. Es wird von ihm gefordert, dass er sich innerlich völlig bejahend dazu einstellt, dass er eine Lehre annimmt, weil er innerlich davon überzeugt ist, auch ohne davon einen Beweis zu haben. Diese innere Überzeugung wird aber immer das Produkt einer gedanklichen Tätigkeit sein, einer Stellungnahme zu dem, was zu glauben von ihm gefordert wird. Und diese Stellungnahme muss ohne äußeren Zwang von ihm selbst ausgehen. Es muss ihn gleichsam eine Lehre gedanklich so lange beschäftigen. Er muss für und wider erwägen, bis er sich selbst zu einer Ansicht durchgerungen hat, die er nun aber auch überzeugt vertreten kann, wenn er um eine Äußerung angegangen wird. Es muss die Glaubenslehre durchdacht werden, bevor sie eigentliches Gedankengut werden kann. Ansonsten man nur von einem blinden Glauben sprechen muss, der völlig wertlos ist vor Gott. Zu welchem Ergebnis er durch Nachdenken gelangt, ist abhängig von seinem Willen zur Wahrheit und seinem Verlangen nach Gott, das ihn auch unbewusst zur Liebetätigkeit antreibt. Einen ernstlich die Wahrheit Suchenden wird Gott wahrlich nicht im Irrtum lassen, so er sich selbst der Wahrheit würdig macht durch seinen Lebenswandel. Doch da in der Welt der Irrtum verbreitet ist, da überall der Fürst der Lüge Finsternis zu verbreiten sucht und jedes Licht verlöschen möchte, ist es verständlich, dass der Irrtum Platz gegriffen hat unter der Menschheit. Da Gott den freien Willen eines jeden achtet und auch sein geheiligtes Wort, das reinste Wahrheit verbirgt, dem freien Willen der Menschen ausgeliefert ist. Folglich muss es dem Willen des Menschen auch überlassen sein, zu glauben oder nicht, so er die einzelnen Lehren prüfet und Stellung zu ihnen nimmt. Um dies aber überzeugungsgemäß zu können, muss er unbedingt prüfen, das heißt, sich gedanklich damit befassen. Und so nun sein Verlangen ernst ist und er die Bedingungen erfüllt, die Gott stellt, um geistiges Gut austeilen zu können, wird auch sein Denken erhellt werden und es ihm klar und einleuchtend sein, wozu sein Herz sich bejahend einstellt. Und dann kann er auch ohne Beweis überzeugt sagen: Ich glaube. Wie sonst könnten wohl irrige Lehren als solche erkannt werden? Und wie könnte Gott wohl Verantwortung fordern von den Menschen, so es in seinem Willen wäre, dass die gedankliche Tätigkeit ausgeschaltet wird und bedingungsloser Blindglaube an deren Stelle tritt? Dann wären nicht die Menschen verantwortlich, sondern nur die wenigen, die diese Lehre zu verbreiten suchen und jeden Widerstand unmöglich machen wollen durch die Forderung des blinden Glaubens. Doch Gottes Wille ist das nicht. Setzt doch durch die gedankliche Tätigkeit auch erst die Seelenarbeit ein, die im ersten Falle zumeist unbeachtet bleibt. Durch die gedankliche Tätigkeit wird erst die Verbindung hergestellt zum geistigen Reich. Und die Lichtwesen können dann in Aktion treten und ihre eigentliche belehrende Tätigkeit beginnen, was aber unmöglich ist, so der Mensch blind glaubt. Und er wird sicher zu einem befriedigenden Resultat kommen, so es ihm ernst ist, um das wahrheitsgemäße Wissen, um seine Stellungnahme zu Gott und um seine Seele. Denn Gott lässet nicht in der Finsternis, die das Licht suchen. Und stets wird den Menschen das gedankliche Ergebnis befriedigen, so er es gewonnen hat, nach gläubigem Gebet zu Gott, der allein ihm Aufschluss geben kann, ob und wann er sich im rechten Denken bewegt. Glaubet ihr an einen Gott der Liebe, Weisheit und Allmacht, so genügt dies vollständig, um auch einen überzeugten Glauben zu gewinnen an Lehren, die von Gott ausgegangen sind, wie auch zu erkennen, was menschlich hinzugefügt wurde und wie weit dies der Wahrheit entspricht. Denn Gott als die ewige Wahrheit wird ihm stets helfen und sein Denken ordnen. Er wird ihm Urteilskraft geben, so er nur willig ist, das Rechte zu erkennen und sich für die Wahrheit, für das von ihm als Wahrheit Erkannte einzusetzen, den Mitmenschen gegenüber. Denn Gott will, dass die Wahrheit verbreitet werde, weil sie allein zur Höhe führt und selig macht. Amen.